Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 57. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Es entbehrt nicht einer makabren Ironie, vor dem Hintergrund eben stattfindender Katastrophen als Folge menschlichen Wirkens eine Sendung über Kants Vernunftkritik einzuleiten. Lesung und Gespräch wurden vor den Ereignissen in Japan aufgezeichnet und nehmen daher keinen Bezug. Da der Begriff Vernunft zentrales Thema der heutigen Sendung ist, sehe ich mich zu diesem Hinweis veranlasst. Den ersten Teil der einleitenden Abschnittsüberschrift, die tiefste Niederlage der Vernunft, scheinen wir eben zu erleben. Ob sich der zweite Teil, ihr höchster Triumph, je einstellen wird, bleibt mehr als fraglich. Zu Gast ist diesmal wie versprochen Robert Trappel. Vielleicht weisen uns Forschungen wie die seinen eines Tages einen Weg aus der Misere. Vielleicht aber auch nicht. Tiefste Niederlage und höchster Triumph der menschlichen Vernunft. Die Kritik der reinen Vernunft hat drei Fragen gestellt und beantwortet. Die erste Frage heißt: Wie ist reine Mathematik möglich? Und die Antwort lautet: Durch unsere Sinnlichkeit, das Vermögen der reinen Anschauungen, das unsere Eindrücke oder Empfindungen, das Einzige, was uns gegeben ist, durch Einordnung in Raum und Zeit zu Erscheinungen macht. Die zweite Frage heißt: Wie ist reine Naturwissenschaft möglich? Und die Antwort lautet: Durch unseren Verstand, das Vermögen der reinen Begriffe, das aus den Erscheinungen durch Einordnung in die Kategorien Erfahrung macht. Die dritte Frage heißt: Wie ist Metaphysik möglich? Und die Antwort lautet: Durch unsere Vernunft, das Vermögen der Ideen, dem die unendliche Aufgabe gestellt ist, aus der Erfahrung Wissenschaft zu machen. Und die Gesamtfrage, in die alle drei sich zusammenfassen lassen, heißt: Wie entsteht Realität? Die Antwort lautet: Durch die reine Vernunft. Und hier bringt Egon Friedell eine Tabelle mit folgenden vier Spalten: Fragen, Vermögen, Formen, Produkte. Die erste Frage ist: Wie ist reine Mathematik möglich? Vermögen, Sinnlichkeit, Formen, Anschauungen, Produkte, Erscheinungen. Zweite Frage: Wie ist reine Naturwissenschaft möglich? Vermögen, Verstand, Formen, Begriffe, Produkte, Erfahrung. Und dritte Frage: Wie ist Metaphysik möglich? Vermögen, Vernunft im Sinn, Formen, Ideen, Produkte, Wissenschaft. Die Vermögen Sinnlichkeit, Verstand und Vernunft werden zusammengefasst in reine Vernunft. Und die Produkte, Erscheinungen, Erfahrung, Wissenschaft zusammengefasst in empirische Realität. Die menschliche Vernunft ist in der Ausübung aller ihrer Vermögen eine bloß formgebende Kraft. Raum und Zeit, die Kategorien, die Ideen sind sämtlich Formen, die zu dem Inhalt, den sie vorfinden, hinzugebracht werden. Der Stoff unserer Vernunft sind die Empfindungen, von denen wir nur aussagen können, dass sie uns affizieren. Da die Vernunft der gesamten Realität die Gesetze vorschreibt, so folgt daraus, dass diese Gesetze für uns unverbrüchlich gelten und dass sie nur für uns gelten. Was die Welt wirklich ist, abgesehen von unserer Art, sie aufzufassen, können wir nicht einmal vermuten, da ja alles, was in unser Bewusstsein tritt, bereits Erscheinung ist, transzendentale Idealität besitzt. Wir können nur sagen, dass den Erscheinungen etwas zugrunde liegt, dass sich hinter den Dingen jenseits unserer Erfahrungsmöglichkeit noch irgendetwas befindet. Das Ding an sich. Dieses Ding an sich, das weder unter die Anschauungsformen des Raums und der Zeit noch unter die Denkformen der Substantialität und der Kausalität fällt, ist ein bloßer Grenzbegriff. Es bezeichnet die Grenze, wo unsere Erkenntnis aufhört. Kant hat sich selbst mit Kopernikus verglichen und seine Vernunftkritik bedeutet in der Tat eine völlige Umkehrung des bisherigen Weltbilds. Nur war eigentlich seine Umkehrung das Gegenteil der kopernikanischen. Kopernikus sagte, der Mensch hat bisher geglaubt, die Erde sei der Mittelpunkt des Weltalls und dieses richte sich in allen seinen Bewegungen nach ihr. In Wirklichkeit aber ist die Erde nur ein kleiner Trabant der Sonne und des großen Weltkörpersystems und hat sich nach diesem zu richten. Kant hingegen sagte umgekehrt, der Mensch hat bisher geglaubt, seine Erkenntnis habe sich nach den Gegenständen der Außenwelt zu richten. In Wirklichkeit aber hat sich die ganze Welt nach ihm und seiner Erkenntnis zu richten, durch die sie überhaupt erst zustande kommt. Gleichwohl haben beide Systeme sozusagen die gleiche Point. Wir haben im ersten Buch darauf hingewiesen, dass die neue Astronomie, die am Anfang der Neuzeit steht, zwar die Erde zum winzigen Lichtfleck zusammendrückte und das Weltall zu schauerlichen Riesendimensionen auseinanderreckte, zugleich aber den Menschen zum Durchschauer und Entschleierer des Kosmos emporhob. An die Stelle eines begrenzten, aber unerforschlichen und magischen Weltraums trat ein unendlicher, aber mathematischer und berechenbarer. In derselben Weise stürzt Kant den Menschen einerseits in tiefste Ohnmacht und Finsternis, indem er ihm unwiderleglich dartut, dass er von der Erkenntnis der wahren Welt, der Welt an sich, durch unübersteigliche Schranken getrennt ist, zugleich aber macht er ihn zum Schöpfer und absoluten Gesetzgeber der empirischen Welt, deren ungeheure Ausmaße ihm nun nicht mehr in Schrecken zu versetzen vermögen. Die Vernunftkritik bezeichnet die tiefste Niederlage und den höchsten Triumph der menschlichen Vernunft. Der Mensch ist ein verschwindendes Pünktchen im Weltall, aber dieses Nichts gibt dem Weltall seine Gesetze. Der Primat der praktischen Vernunft. Das Schlusskapitel der Kritik der reinen Vernunft bildet den Übergang zu Kants zweiten Hauptwerk, der Kritik der praktischen Vernunft, das 7 Jahre später erschien. Zu den Ideen der Freiheit und Sterblichkeit und Gottheit können wir nicht auf theoretischem Wege gelangen, da sie über unsere Erfahrung hinausgehen, wohl aber auf praktischem Wege, indem wir sie vermöge unseres sittlichen Willens, zwar nicht zu objektiven, wohl aber zu subjektiven und Persönlichkeiten Gewissheiten, zu Gegenständen unseres Glaubens machen. Die Kritik der reinen Vernunft handelt von den Gesetzen unseres Erkennens, die Kritik der praktischen Vernunft von den Gesetzen unseres Handelns. Wie nun die Gesetze unserer theoretischen Vernunft nur darum strenge Notwendigkeit und Allgemeinheit besitzen, weil sie nicht aus der Erfahrung geschöpft sind, vielmehr vor aller Erfahrung da waren, so können auch die Gesetze unserer praktischen Vernunft nur dann auf unbedingte Gültigkeit Anspruch machen, wenn sie nicht aus der Empirie abgeleitet sind, wenn sie, da der Inhalt unseres Handelns stets aus der Erfahrung stammt, rein formalen Charakter tragen. Wie die theoretische Vernunft der Erscheinungswelt die Gesetze diktiert, so gibt die praktische Vernunft sich selbst das Sittengesetz. Und dieses lautet: Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Praktische Grundsätze enthalten entweder Vorschriften, die nur gelten, wenn gewisse Bedingungen gegeben sind, zum Beispiel, wenn du ein Meister werden willst, so musst du dich bei Zeiten üben, in diesem Fall sind sie hypothetische Imperative, oder sie haben eine unbedingte, von allen Voraussetzungen unabhängige Geltung, zum Beispiel, du darfst nicht lügen, in diesem Fall sind sie kategorische Imperative. Das Sittengesetz ist ein kategorischer Imperativ. Es gilt absolut und unbedingt, unabhängig von jeder Voraussetzung. Es gilt überall und immer, vor aller Erfahrung, ohne jede empirische Bestätigung. Es gilt, auch wenn es nie und nirgends erfüllt wird. Die Moral ist nicht eigentlich die Lehre, wie wir uns glücklich machen, sondern wie wir der Glückseligkeit würdig werden sollen. Wir haben das Sittengesetz als Pflichtgefühl zu beobachten, nicht als Neigung, denn wenn wir es als Neigung befolgen, so geschehe dies um unserer selbst willen. Hier befinden wir uns auf dem höchsten Grad der kantischen Moralphilosophie, in der rauen und reinen Eishöhe der absoluten Ethik. Das Sittengesetz in uns gebietet, du sollst. Und aus diesem Sollen folgt das Können, sonst wäre die Forderung des Sollens widersinnig. Als sinnliche Wesen sind wir der Naturnotwendigkeit unterworfen. Als moralische Wesen sind wir frei. In diesem Zusammenhang gewinnen die metaphysischen Ideen eine neue Realität. Wir müssen die absolute sittliche Vollkommenheit wollen. Da sich dies in keinem Zeitpunkt unseres irdischen Daseins erreichen lässt, so muss unser moralisches Bewusstsein die Unsterblichkeit fordern. Und aus ähnlichen Gründen muss unsere praktische Vernunft die Existenz Gottes, der Freiheit, der Seele postulieren. Diese Ideen sind nicht Axiome der theoretischen, sondern Postulate der praktischen Vernunft. Die Wirksamkeit des Sittengesetzes in uns ist der Beweis für die Möglichkeit, ja Wirklichkeit der menschlichen Freiheit. Unser moralisches Vermögen verhält sich zu unserem Erkenntnisvermögen wie die intelligible Welt zur sinnlichen. Diese ist von jener abhängig, darum sagt Kant, die praktische Vernunft hat den Primat vor der theoretischen Vernunft. Die Sinnenwelt ist durchaus phänomenal, Erscheinung einer ihr zugrunde liegenden intelligiblen Welt. Ebenso ist unsere eigene sinnliche Existenz, unser empirischer Charakter bloße Erscheinung unserer intelligiblen, unserer moralischen Existenz. Was ist also unser moralisches Ich? Nichts anderes als das Ding an sich. Die Kritik der reinen Vernunft hatte erklärt, die intelligiblen Wesenheiten, die Dinge an sich können nie erkannt und gewusst, nur gedacht und geglaubt werden. Die Kritik der praktischen Vernunft aber erklärt, sie sollen und müssen gedacht, geglaubt, zu Regulativen unseres Seins und Handelns gemacht werden. Für unsere spekulative Vernunft sind sie bloße Möglichkeiten, Wünschbarkeiten, ideale Hypothesen. Für unsere moralische Vernunft sind sie Wirklichkeiten, Notwendigkeiten, kategorische Gebote. Die Kritik der praktischen Vernunft ist die Vollendung und Krönung der Kritik der reinen Vernunft. Ohne jene wäre diese nur ein Torso und Fragezeichen. Und nur Missgunst oder Unverstand vermag zwischen diesen beiden Werken, die ebenso organisch und notwendig zueinander gehören, wie etwa die beiden Teile des Faust oder Dantes Inferno und Paradiso, einen Widerspruch entdecken. Es ist im Grunde auch beide Male dieselbe Betrachtungsweise und Methode, von der die Gedankenführung beherrscht wird. Auch vom kategorischen Imperativ erklärt Kant, dass er im Gemüt bereit liege. Das Sittengesetz ist ebenso a priori wie die Naturgesetze. Unsere Begriffe wie Gut und Böse stammen so wenig aus der Erfahrung wie unsere Anschauungen von Raum und Zeit. Als erkennendes Wesen ist der Mensch der Gesetzgeber der Außenwelt. Als moralisches Wesen ist er sein eigener Gesetzgeber, Legislator und Untertan in einer Person. Er ist es, der sich sowohl seine sinnliche wie seine sittliche Welt macht. Unsere theoretische Vernunft denkt die Welt als eine anschaulich geordnete und gesetzmäßig verknüpfte Einheit. Folglich ist sie anschaulich und gesetzmäßig. Unsere praktische Vernunft will den Menschen als ein freies und sittliches Wesen und folglich ist er sittlich und frei. Das Gesamtresultat der kantischen Philosophie. Wir müssen es uns versagen, auf die übrigen Schriften Kants einzugehen und beschränken uns darauf zu erwähnen, dass er in seinem dritten Hauptwerk, der Kritik der Urteilskraft, als erster das Wesen des Schönen erschöpfend und zwingend definiert hat. Erst seitdem gibt es eine Ästhetik als Wissenschaft. Auch hier stellt er wiederum fest, dass Schönheit kein Begriff ist, den wir uns aus der Erfahrung schöpfen, sondern ein Urteil oder Prädikat, das wir zu ihr hinzubringen. Nicht die Dinge sind ästhetisch, sondern unsere Vorstellung von ihnen. Damit war der Bau des Systems in seinen drei Haupttrakten vollendet. Die Philosophie Kants enthält, wie er selbst es bezeichnet hat, ein Inventarium. Und zwar ein Inventarium dessen, was jederzeit und von jedermann, also mit Allgemeinheit und Notwendigkeit theoretisch erkannt, praktisch gewollt und ästhetisch empfunden wird. Und sie gelangt zu dem Resultat, dass Wahrheit ein Produkt unseres Verstandes, Sittlichkeit ein Produkt unseres Willens und Schönheit ein Produkt unseres Geschmacks ist. Die Antworten, die sie jedes Mal gibt, sind ebenso überraschend wie selbstverständlich. Sie erinnern, wenn dieser Vergleich erlaubt ist, an die Lösungen in den guten Kriminalromanen, die der Leser nie selber entdeckt hätte, aber, sobald sie einmal gegeben sind, als überzeugende Notwendigkeiten empfindet. Der Weg zu ihnen ist äußerst kompliziert, aber sie selbst sind bezwingend einfach. Das gesamte Resultat der Vernunftkritik hat der Abbé Galiani, einer der geistreichsten Menschen des 18. Jahrhunderts, in die Worte zusammengefasst. Die Würfel der Natur sind gefälscht. Dieses Ergebnis ist in der Tat erschütternd. Und dennoch, es ist schwer begreiflich zu machen, wenn man es nicht fühlt, aber von allen vorbildlichen Figuren jener Zeit, die sich selbst zu zwiespältig, zerrissen und problematisch vorkamen, von Werther, von Rousseau oder auch von den Menschen, wie ihn Kant konzipiert hat, geht der Eindruck einer wohltuenden, wahrhaft klassischen Gradlinigkeit aus. Sie sind so vollständig symmetrisch und geometrisch gebaut und in ein so tadelloses, mit einem Blick zu erfassendes Schema eingezeichnet, wie der Kanon der menschlichen Gestalt in den Hilfsblättern der Zeichenschulen. Alles schien damals zu wanken. Die kantische Entdeckung schien die ganze äußere Welt in einem bloßen Schattenwurf des Geistes aufzulösen. Aber wie wohlgeordnet und beruhigend erscheint uns heute seine Einregistrierung des Weltbilds in Zeit, Raum und Kausalität. Er mutet uns an wie ein gütiger Onkel, der den Kindern drei große Schachteln mitgebracht hat, worin alle Gegenstände ihrer kleinen Welt sauber und liebevoll verpackt sind. Und auch der unglückselige Werther erscheint uns heute als ein sehr beneidenswerter Seelenlogiker, denn er hatte noch eine so klare Richtung, ein so absolutes Ziel. Die Erotik selbst war ihm noch kein Problem. Aber dies scheint ein geschichtspsychologisches Gesetz zu sein. Jedes Mal, wenn der Mensch aufs Neue festen Fuß fasst, glaubt er zu wanken. Und wenn es einen Beweis dafür gibt, dass ein menschlicher Fortschritt tatsächlich stattfindet, so ist er hier. In der Primitivität, die das hochkomplizierte 18. Jahrhundert in unseren Augen besitzt. Die Kritik der kantischen Philosophie. Was nun zum Schluss noch die Kritik der kantischen Philosophie anlangt, so umfasst sie bekanntlich ganze Bibliotheken und ist Gegenstand eigener Spezialinstitute. Ja, es gibt sogar eine Kant-Philologie, eine sehr prekäre und fast aussichtslose Wissenschaft da, wie wir bereits hervorgehoben haben, Kant im Gebrauch seiner Ausdrücke nichts weniger als konsequent und eindeutig verfuhr. Schon die Grundvokabel seiner ganzen Untersuchung, das Wort Vernunft ist, da es abwechselnd für das Ganze unserer Erkenntnis und für das Vermögen der Ideen gebraucht wird, ein verwirrender und zwiespältiger Begriff. Unter den bedeutenden Zeitgenossen war Hamann der leidenschaftlichste Gegner Kants, der in seinen Augen nichts war als ein extremer Rationalist, Raisonneur und Spekulant, in der Schlafmütze hinter dem Ofen sitzend. Die ersten stichhaltigen Einwände gegen die Vernunftkritik brachte Jacobi zur Sprache, der die widerspruchsvolle Rolle des kantischen Dinges an sich mit großem Scharfsinn analysierte. Es soll unsere Erscheinungswelt als deren Ursache zugrunde liegen, also selber unter die Kategorie der Kausalität fallen, die aber andererseits doch nur für Erscheinungen gelten darf, niemals für Dinge, die jenseits unserer Erfahrung liegen. Somit kann man, sagt Jacobi, ohne die Voraussetzung erkennbarer, also realer Dinge an sich nicht ins kantische System hineinkommen und mit dieser Voraussetzung nicht darin bleiben. Mit dieser Voraussetzung darin zu bleiben, ist platterdings unmöglich. Die übrigen Versuche, den kantischen Phänomenalismus zu widerlegen, beruhen zumeist auf Missverständnissen. So hat man zum Beispiel immer wieder das, was die Fachphilosophie den objektiven Geist nennt, als Instanz gegen den Idealismus angeführt, nämlich den Niederschlag der menschlichen Gattungstätigkeit in überindividuellen Schöpfungen von bleibender Bedeutung und Wirkung wie Recht, Sitte, Technik, Sprache, Wissenschaft, Kunst. Diesen komme offenbar eine von unserem Subjekt unabhängige Realität zu. Aber hier werden die Begriffe Objektivität und Realität verwechselt. Es kann sehr wohl einer unübersehbaren Menge von Vorstellungen die einwandfreieste und unwiderleglichste Objektivität innerhalb des Bewusstseins der gesamten Menschheit zukommen, ohne dass uns darum die Möglichkeit gegeben werde, etwas über ihre Realität auszusagen, sofern man darunter etwas versteht, was noch jenseits unserer Vorstellungen Gültigkeit besitzt. Der philosophische Idealismus behauptet ja nicht, dass die Außenwelt von der Willkür des einzelnen Subjekts abhänge, dass sie eine rein individuelle Vorstellung sei, sondern lediglich, dass sie uns in einer Apperzeptionsform gegeben ist, die sich ausschließlich im menschlichen Bewusstsein vorfindet und nachweisen lässt. Diese Apperzeptionsform, die irdische, die anthropomorphe, die zeiträumliche oder wie man sie nennen will, ist subjektiv. Aber in diesem Fall ist als das aufnehmende Subjekt nicht etwa der einzelne Mensch mit seinen wechselnden persönlichen Wahrnehmungen gemeint, sondern das Vorstellungsleben der ganzen Menschheit, ihr Gattungsbewusstsein von ihren ersten Ursprüngen an und, wie wir wohl ohne Bedenken hinzufügen können, bis in ihre fernsten Tage. Diese unsere Anschauungsform ist, so paradox es im ersten Moment klingen mag, gerade weil sie so subjektiv ist, von der höchsten Objektivität, denn sie ist, obgleich nur für geistige Organisationen von unserer Art und Anlage gültig, eben darum für alle so gearteten Wesen absolut bindend. Gerade die Tatsache, dass die Menschheit, soweit wir ihre Geschichte verfolgen können, in allen ihren Schöpfungen und sogar in jenen, die sich nur aus der Kollaboration zahlloser Individuen erklären lassen, immer denselben ewig wiederkehrenden Apperzeptionsformen unterworfen war, zeigt uns aufs Deutlichste an, dass das, was wir die Welt und ihre Geschichte nennen, lediglich den Charakter eines Phänomens besitzt. Man hat aber die Transzendentalphilosophie auch vom entgegengesetzten Ende angegriffen, indem man nachzuweisen oder doch wenigstens sehr wahrscheinlich zu machen suchte, dass unseren Anschauungsformen des Raumes und der Zeit durchaus nicht jene allgemeine Gültigkeit zukomme, die Kant von ihnen behauptet. Es ist in der Tat nicht ohne weiteres sicher, dass der Raum, wie wir ihn konzipieren, die einzig mögliche Raumform vorstellt, dass er allen kosmischen Wesen gemeinsam ist und sozusagen eine intermundane Bedeutung besitzt. Diese unsere Raumvorstellung, die sogenannte euklidische, basiert auf dem Axiom, dass die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten die Gerade ist und dementsprechend durch je drei Punkte des Raumes immer eine Ebene gelegt werden kann. Diese Annahme ist jedoch sozusagen ein menschliches Vorurteil, denn es wäre sehr wohl denkbar, dass es Wesen gäbe, die so eigensinnig wären, zu glauben, die Grundlage ihrer Geometrie sei die Kurve. Diese Geschöpfe würden in einer Kugelwelt leben und sich dort vermutlich ebenso wohlfühlen und ebenso leicht zurechtfinden wie wir in unserer Welt der Ebene. Auch wäre es theoretisch vorstellbar, dass es Flächenwesen gibt, die nur zwei Dimensionen kennen und mit diesem Bruchteil unseres a priorischen Inventars sehr gute Auskommen finden. Andererseits gründet sich der Spiritismus bekanntlich auf die Annahme einer vierten Dimension. Zumal von den bewunderungswürdigen Untersuchungen, die Gauss und Riemann über die nicht-euklidische Geometrie gemacht haben, glaubte man, dass durch sie der kritischen Philosophie der Todesstoß versetzt worden sei. Sie enthalten aber so wenig deren Widerlegung, dass sie vielmehr deren Bestätigung bilden. Kant hatte ja eben behauptet, dass der euklidische Raum unsere Vorstellung sei, nur die unsere, aber für uns die einzig mögliche und daher die notwendige. Andere Räume sind für uns denkbar, aber nicht vorstellbar. Erst wenn ein Mensch erschiene, der sich eine nicht-euklidische Geometrie, ein Leben in der Fläche, eine vierdimensionale Welt anschaulich vorzustellen vermöchte, wäre Kants Lehre von der Apriorität des Raumes widerlegt. Ganz analog verhält es sich mit den außerordentlichen Entdeckungen, die Einstein gemacht hat. Aus ihnen geht unzweideutig hervor, dass mehrere Zeiten möglich sind, dass die Vorstellung einer absoluten Zeit, die für alle Orte des Raumes gilt, eine menschliche Fiktion ist. Hieraus zogen viele Forscher den Schluss, dass die Transzendentalphilosophie unhaltbar geworden sei. So sagt zum Beispiel Franz Exner in seinen ausgezeichneten Vorlesungen über die physikalischen Grundlagen der Naturwissenschaft. Zitat: Fragen wir uns, was bleibt von dem absoluten Raum- und Zeitbegriff, wie ihn Kant gefordert und aufgestellt hat, übrig, so müssen wir sagen, so gut wie nichts. Zitat Ende. Aber die epochemachende Tat Kants bestand ja gerade darin, dass er den absoluten Raum- und Zeitbegriff zerstörte. Sein ganzes System ist vorweggenommene Relativitätstheorie. Und diese nichts als die exakte wissenschaftliche Fundierung des kantischen Lehrgebäudes mit Mitteln, die ihm noch nicht zur Verfügung standen. Die Zeitvorstellung ist für Kant nicht nur etwas Relatives, sondern etwas, das überhaupt außerhalb unseres Auffassungsvermögens keinen greifbaren Sinn hat. Eine absolute Zeit können wir uns nicht einmal denken, geschweige denn vorstellen. Und ein absoluter Raum, das heißt, ein Raum, der unbedingt und überall, also auch unabhängig von unserer Apperzeption existiert, wäre im kantischen Verstande ein erscheinendes Ding an sich, also ein Nonsens. Das unmögliche Ding an sich. Es dürfte demnach in der Tat nicht zu viel gesagt sein, wenn man behauptet, dass die kantische Kritik in ihren Hauptstellungen unangreifbar ist. Im Einzelnen jedoch war sie, wie wir bereits gelegentlich betont haben, nicht frei von Widersprüchen und Zweideutigkeiten, und zwar gerade im Hinblick auf ihre beiden Kardinalbegriffe, die Erscheinung und das Ding an sich. Kant hat seine theoretische Philosophie zweimal dargestellt. Zuerst in der Kritik der reinen Vernunft und zwei Jahre später in seinem Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, in denen er den Lehrgang in wesentlich knapperer Form, sozusagen im Klavierauszug, vortrug. Verfolgen wir die Entstehungsgeschichte unserer empirischen Welt auf dem induktiven Weg, wie ihn Kant in der Kritik der reinen Vernunft eingeschlagen hat, so sehen wir, wie aus dem Stoff unserer Eindrücke oder Empfindungen Anschauung, aus unserer Anschauung Erfahrung, aus unserer Erfahrung in unendlicher Annäherung Wissenschaft entsteht. Unsere Eindrücke müssen uns also als unentbehrliche Vorbedingung aller Erkenntnis gegeben sein. Es ist kein Zweifel, dass wir mit Hilfe der Vorstellungen unserer Erscheinungswelt, mit Hilfe der Begriffe unserer Erfahrungswelt, mit Hilfe der Ideen unsere moralische Welt machen. Aber unsere Empfindungen machen wir nicht. Alles, was wir produzieren, ist Form. Der Stoff, den diese Formen bearbeiten, ist nicht unser Produkt. Er ist schlechthin Primäre, denn der Stoff muss vor der Form da sein. Es liegt also unserer Erkenntnistätigkeit dennoch etwas Objektives zugrunde, das uns zwingt, ihr den Charakter völliger Subjektivität abzusprechen. Mit einem Wort: Kant lernt eine Idealität der Erscheinungswelt, die im Grunde genommen keine ist. Gehen wir den Weg der Vernunftkritik in der umgekehrten, deduktiven Richtung, wie es Kant in den Prolegomena getan hat, so bleibt, wenn wir von unserer Kenntnis die Ideen, die Begriffe, die Anschauungen abziehen, ein letzter Rest. das Ding an sich, dessen Unerkennbarkeit und Unvorstellbarkeit Kant immer betont, dessen Realität und Existenz er aber nie bestritten hat. Aber welche Realität kann einem Ding noch zukommen, das für uns vollkommen unvorstellbar ist? Wenn ein Gegenstand so völlig außerhalb aller Erfahrungsmöglichkeiten liegt, so kann man von ihm natürlich nicht sagen, was er ist, aber auch nicht einmal, dass er ist. Wir können niemals etwas von seiner Existenz wissen, nur an seine Existenz glauben, mit Hilfe unserer praktischen Vernunft. Mit einem Wort, Kant lehrt eine Realität des Dings an sich, die im Grunde genommen keine ist. So hängt das kantische System zwischen Idealismus und Realismus, Subjektivismus und Empirismus. Es ist zweiendig, wie Jacobi diesen Doppelcharakter treffend bezeichnet hat, und ermöglicht zwei entgegengesetzte Fehldeutungen. Wenn man sich sozusagen auf die äußerste Linke stellt und es vom realen Ende missversteht, so wird man in ihm einen revidierten Sensualismus à la Locke erblicken. Wenn man sich auf die äußerste Rechte schlägt und es vom idealen Ende missversteht, so wird man es mit dem radikalen Spiritualismus Berkeleys verwechseln. Der Brennpunkt, in dem alle Schwierigkeiten zusammenlaufen, ist das Ding an sich. Es ist, wie Salomon Maimon, einer der scharfsinnigsten und tiefdringendsten Kantianer, schon ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung der Kritik der reinen Vernunft darlegte, weder erkennbar noch unerkennbar. Sagen wir, es sei unvorstellbar, so können wir unmöglich davon reden. Sagen wir, es sei vorstellbar, so hört es auf, Ding an sich zu sein. Es ist ein unmöglicher Begriff, ein Unding, ein Nichts. Es ist nicht gleich X, wie Kant gelehrt hat, sondern gleich Wurzel aus minus A. Es gibt nur einen Weg, die Transzendentalphilosophie zu vollenden. Das Ding an sich muss aufgelöst werden. Diese Aufgabe forderte und erfüllte die romantische Philosophie. Ehe wir uns jedoch dieser zuwenden, müssen wir die dritte der drei Hauptströmungen betrachten, von denen wir am Anfang dieses Kapitels gesprochen haben, den Klassizismus. Lieber Robert, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Gern geschehen. Hast du zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Ja, also ich habe die Kulturgeschichte der Neuzeit und dann auch die Kulturgeschichte des Altertums gelesen als Student. Ich war begeistert, fasziniert davon. Ich habe daher dann auch über Egon Friedell und sein Leben gelesen. Ich habe es ganz toll gefunden, wie er zu seinem 60. Geburtstag eine Karte an alle Leute geschrieben hat, die gedruckt war und in der dann drinnen stand, über ihre Wünsche habe ich mich besonders gefreut. Und was menschlich für mich am berührendsten und ergreifendsten war, wie er gesehen hat, dass ihm die Nazischergen abholen wollen, ist er ja aus dem Fenster gesprungen, in dem Haus in der Gänzgasse, zu dem ich eigens hingegangen bin, um mir das anzusehen. Und er hat nach unten gerufen, dass sie zur Seite gehen sollen, damit er sie nicht verletzt. Und das ist eine so ungewöhnliche menschliche Größe, dass mich das extrem beeindruckt hat. Hast du zu Kant einen persönlichen Bezug? Ja, ich habe, persönlich ist übertrieben, aber ich habe in der Mittelschule den Ehrgeiz gehabt, also Mittelschule nicht im heutigen Sinn, sondern im damaligen, also im Realgymnasium, jetzt heißt ja Mittelschule wieder was anderes, dass ich Kants Kritik der reinen Vernunft in der Kröner-Ausgabe, das war sein Kröner-Buch, das habe ich mir eigens gekauft, gelesen habe. Ob ich es verstanden habe, wage ich nicht zu beurteilen, aber es haben mir die Sätze ganz total gefallen. Ich muss gestehen, ich habe in dieser Zeit auch aus einer anderen Richtung ein Buch gelesen, nämlich Thomas von Aquin. Und da hat mich dessen Art der Beweisführung, nämlich zunächst einen Satz aufzustellen, dann alles, was diesen Satz scheinbar widerlegt, anzuführen und dann aus dem Ex Negativo dieser Kontraargumente zu schließen, dass es so sein muss, total beeindruckt. Nicht viel später, so mit 18, 19, ist mir bewusst geworden, dass das, was Thomas von Aquin und viele der Scholastiker gemacht haben, schlicht Rabulistik ist, dass dem keine Form der Realität zugrunde liegt, dass es so absurd ist, aber die Beweisführung, die scheinbare Beweisführung, hat mir in meiner Realgymnasiumzeit sehr gefallen. Also das Prinzip These, Antithese, Synthese würdest du heute nicht mehr anwenden, oder? Würde ich doch auswenden, aber der Gegenstand wäre ein anderer. Der wäre nicht, ob Gott wirklich aus drei Personen besteht, ob Maria als Jungfrau geboren wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob Marias Himmelfahrt damals schon ein Thema war. Es ist ja erst ein Dogma im 19. Jahrhundert geworden. Aber natürlich war für Thomas von Aquin der Himmel halt etwas, was weiter oben ist und eine Himmelfahrt durchaus etwas Vorstellbares. Wir haben ja heutzutage schon sehr große Vorstellungsprobleme, dass das Fahren nach oben eine Himmelfahrt ist. Und das meiste, was diese Religion, die römisch-katholische, behauptet und die meisten anderen, sind ja für uns völlig absurde Dinge. Also Thomas von Aquin und Kant standen am Beginn des Weges, der dich dazu geführt hat, dass du heute hier als Institutsvorstand des Forschungsinstitutes für künstliche Intelligenz vor mir sitzt. Das weiß ich nicht. Es waren vielleicht Denkschulungen, könnte sein, aber das, was ich jetzt mache, hängt eigentlich zumindest für mich bewusst damit überhaupt nicht zusammen. Hat das nicht auch einen sehr philosophischen Hintergrund zum Teil von den Denkansätzen? Wir verwenden Begriffe, wo wir uns nicht immer sicher sind, erstens, was sie bedeuten und zweitens, ob sie jemals Realität werden. Also ich denke zum Beispiel, wir sagen, Roboter können Emotionen wahrnehmen, verarbeiten und äußern, sind uns aber dessen bewusst, dass das ohne Bewusstsein vor sich geht. Und daher die Frage ist, ist überhaupt die Bezeichnung Emotion eine zu rechtfertigende? Sie ist wahrscheinlich noch besser als Gefühl, aber ist schon schwierig ein bisschen. Wenn wir vom Bewusstsein reden, dann würde ja niemand annehmen, dass heute ein Computer schon Bewusstsein hat. Ob jemals eine silikonbasierte Maschine oder auch später sicher nicht mehr silikonbasiert ein Bewusstsein haben kann, ist völlig offen. Es gibt nichts, was sagt, das ist unmöglich, aber auch nichts, was sagt, das wird so sein, das wissen wir nicht. Wir verwenden daher lieber den Begriff der Awareness. Also nicht Consciousness, sondern Awareness. Ein Roboter kann ein Wissen um seine Welt, um seine Handlungen haben. Er kann seine Entscheidungen revidieren. Aber das muss nicht bewusst geschehen. Er kann Prozesse laufen lassen, eben über frühere Erscheinungen, über Erfahrungen und so weiter. Das heißt, er ist lernfähig. Er ist lernfähig. Wir haben immer das Risiko, dass wir so anthropomorph denken und unsere Terminologie eine anthropomorphe ist. Und lernfähig ist er sicher, muss er sein, weil er sich auch wie ein Lebewesen in einer nicht immer vorhersagbar verhaltenden Welt bewähren muss. Also doch auch eine Art der reinen Vernunft. Naja, das mit dem Ding an sich hat, würde ich aus heutiger Sicht, ist ja hochinteressant, weil es ja eine Richtung gegeben hat, der radikale Konstruktivismus, der ja wieder plötzlich Dinge an sich oder nicht Dinge an sich eingeführt hat und der gesagt hat, dass das, was wir wahrnehmen, wie wir die Realität bilden, allerdings nicht aus dem einzelnen Menschen, sondern aus dem Konsens von allen Menschen entsteht. Dass wir dadurch, dass wir die Notwendigkeit haben, etwas zu bezeichnen und uns über diese Bezeichnungen einigen müssen, dass wir ein Bild der Welt konstruieren. Also eine deutliche Weiterführung eigentlich der Kantschen Idee. Und das ist 20. Jahrhundert, zweite Hälfte 20. Jahrhundert. Auf welcher Ebene bewegen sich die Forschungen deines Instituts? Ich kann sagen, unser Forschungsinstitut hat vier Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt ist Sprachtechnologie, also vor allem geschriebene, aber auch gesprochene Sprache verstehen, verarbeiten, äußern. Und da machen wir laufend Projekte. Und wenn du ein Posting an den Standard Online schickst, dann wird das zuerst durch einen Postingsfilter gehen, der von uns gemeinsam mit dem Standard mitentwickelt wurde. Und der schaut, ob da Dinge drinnen sind, die rechtlich Schwierigkeiten machen könnten. Und das macht dieser Filter. Und der ist nicht nur auf Worte basiert, sondern selbstverständlich auch auf Zusammenhänge. Wenn jemand Ostküste sagt, dann kann das geografisch gemeint sein, aber auch in einem gänzlich anderen Sinn. Und sowas muss ein Programm erkennen können. Also da bewegen wir uns durchaus schon auf einer semantischen Ebene. Dann haben wir eine Abteilung, die beschäftigt sich mit Interaktionen überhaupt, verschiedener Art, multimodaler, also auch visueller, nicht nur akustischer Ebenen. Wir haben eine eigene Abteilung, die sich mit intelligenter Musikverarbeitung und maschinellem Lernen beschäftigt. Und wenn du von der Firma Bank & Olufsen das neue Beosound 5 kaufst, dann ist Software von uns drinnen, die wir mit Bank & Olufsen gemeinsam patentiert haben. Aber du kannst auch in den FM4 Soundpark gehen und dort wirst du Software von uns finden, wo du Empfehlungen bekommst, was du dir an Musik vielleicht anhören willst, was ähnlich der Musik ist, die jemand aufgespielt hat. Und das ist keineswegs klassische Musik, wie du weißt, sondern das sind einfach Tracks und Sounds, die Leute gegeben haben. Und wir analysieren sie nach Ähnlichkeit und machen Empfehlungen. Und wir haben eine große Gruppe, die sich beschäftigt mit intelligenten Softwareagenten und neuen Medien. Wir haben gerade ein Projekt abgeschlossen, wo uns mit dem Titel Social Engagement with Robots and Agents, weil bisher immer Roboter wird nur geschaut, was hören die, was sehen die, welche Bewegungen können sie machen. Aber wenn Roboter Partner werden sollen am Arbeitsplatz oder wenn Roboter älteren Menschen ermöglichen sollen, länger in ihrer gewohnten Umgebung selbstbestimmt bleiben zu können, dann müssen sie eine soziale Beziehung aufbauen mit diesen Menschen. Und das haben wir gerade einen Teil davon in einem Projekt der Europäischen Union untersucht. Und ich habe vorgeschlagen, bei der nächsten Future and Emerging Technologies Konferenz, die zweijährlich von der Europäischen Union organisiert wird, wo praktisch es darum geht, wie soll die zukünftige Forschung in Europa, welche Schwerpunkte sollen sein, habe ich eine Session vorgeschlagen mit dem Titel Robots as Companions. What can we learn from robots in literature, theater and film? Und das ist total wichtig, weil wir natürlich Definitionen haben, was sollte so ein kooperativer Roboter haben, nicht? Er sollte Trust Building, er sollte Vertrauen aufbauen, er sollte Emotionen des anderen erkennen, Empathie haben, er sollte nicht Patronizing machen, also bevormunden und so weiter. Das sind wichtige Sachen, aber die sind ja völlig abstrakt. Und wir finden doch in der Literatur, im Film, im Theater, ich denke nur an die Commedia dell'arte oder an Nestroy, finden wir dermaßen viele Beispiele vom Herrn-Diener-Verhältnis, wie schwierig das sein kann, welche Tricks beide Seiten anwenden, dass ich finde, da können wir viel lernen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass das Programmkomitee meinen Vorschlag aufgegriffen hat. Und am 5. Mai werden wir in Budapest bei der Konferenz und mit uns mit diesem Thema beschäftigen. Brennt dir noch was auf der Zunge? Mir brennt auf der Zunge, wenn du mich so fragst, die absolute Impertinenz der österreichischen Bundesregierung, Mitte November festzustellen, dass mit 1. Jänner 2011 keinerlei Grundsicherung an Institute gegeben wird, keine EU-Kofinanzierung, keine Anbahnungsfinanzierung. Das ist ein absoluter Blödsinn. Und das ist wirklich dumm. Leute, die solche Entscheidungen treffen, sind schädlich für Österreich. Sie schaden, ob bewusst, ob willentlich, absichtlich oder unbewusst, Österreich. Ich kann das an einem kurzen Beispiel zeigen. Wir haben im Vorjahr vom Ministerium, vom Wissenschaftsministerium, das derzeit von der Frau Kadel geleitet wird, Professor Kadel nebenbei bemerkt, haben wir insgesamt 90.000 Euro bekommen. Das macht bei einem Umsatz von 1,2 bis 1,4 Millionen 7%. Aber 7% haben oder nicht, macht sehr, sehr viel aus, wenn man alles selber einnehmen muss. 93% unserer Einnahmen werben wir kompetitiv ein. Wir haben 90.000 Euro bekommen. Wir haben, wenn man das hochrechnet auf die 15 Jahre, in dem Österreich bei der EU ist, haben wir in der Zeit sicher weniger, aber maximal 1,5 Millionen Euro bekommen. Wir haben in der Zeit in EU-Projekten österreichische Steuergelder, die sonst verloren wären, 7,2 Millionen Euro nach Österreich geholt. Jetzt will man uns hindern, weiterhin dieses Geld einzuwerben, indem man uns keine Grundsicherung gibt, indem man uns nicht eine Kofinanzierung gibt, falls diese EU-Projekte nicht kostendeckend sind, und indem man uns kein Geld gibt, um einzureichen, und das ist ein extrem aufwendiger Vorgang. Diese Entscheidungen des Herrn Finanzministers Pröll und der Frau Bundesministerin Karl sind zum Schaden Österreichs, weil sie nachweislich Österreich einen Verlust machen. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0.